Abschnitt 12 aus Miniaturen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Sowas von Miniaturen von Karl Hauptmann. Der Schäfer. Der alte Hirte hatte einen Schnurrbart, so weiß wie die Wolke, unter der er stand, und so wollig wie der schönste seiner Böcke. Er stand den weiten, lichten Sommertag draußen auf der Fütterung, fern im Felde, und hatte einen langen Stecken in Händen und sah in die Ebene hinein, wo am Horizonte rote Gutshäuser und strohdachene Stallgebäude in Busch- und Baumwipfeln leuchteten. Schäfer nannten ihn alle, die ihn kannten. Denn Leute, die ihn anders genannt, gab es nicht mehr. Kinder, die ihn Vater genannt, hatte es ein paar gegeben. Aber die waren längst Flügge geworden und ausgeflogen. Ins Sichtbare dieser Welt hinaus einige. Zwei liebe Jungen auch ins Unsichtbare, wohin nicht einmal mehr des Schäfers Träume leuchteten. Wenn der Hirte seinem schwarzen, struppigen Köter ein Wort zugeredet, da ging es an ein Rumoren unter den Tieren, dass alle Köpfe sich bald zusammenfanden, wie Halmbüschel, die der Wind umtrieben, und nach einer Seite die saphirnen Augen erstaunt glänzten. Hunderte und mehr Augen unter den seltsamen Hörnerstirnen, wie schöne blaue Steine, die die Sommersonne mit Himmelswiderschein erfüllte und die alle nach dem Alten sahen. Und dann begannen die weichen Wollmäuler wie Klagen zu blöken, eins nach dem anderen, wenn erst ein sanftes Mutterschaf seine Kummerlaute in die wehende Luft geatmet, bis zum Kleinsten herab, mit seiner jämmerlichen, widerwilligen Kinderstimme. Die ganze Herde stimmte dann wie im Chorus noch einmal ein, ehe es in der weiten Sommerstille wieder keinen Laut gab, als nur das dumpfe Getrappel der Herde, und der Hirte ein paar Schritte in der Stoppel sinnend vorwärts tat. Schäfer nannte ihn auch der Herr des Schlosses, der ihn gar achtete. Wenn er auf seiner Fuchsstute heranritt, oder wenn er mit seinem Phylax die Kartoffelfurchen entlangschritt, das Gewehr im Anschlag und dann wohl eine Pause machte, sich bei dem alten Schnauzbart die Pfeife neu in Brand zu setzen. Denn rauchen musste der Alte immer. Es wäre ihm ein schlechter Tag und eine dunkle Vorbedeutung des Todes gewesen, wenn er nicht eine Pfeife an der anderen entzündet, wenn er einmal das kleine Fünkchen in seinem Porzellantopf nicht hätte glimmen sehen. Rauchen, das war der äußere Lebensreiz, und Sinnen und Träumen kam dann dazu. Übrigens hatte der Herr im Schlosse, der auch ein alter Herr war, gewusst, dass der Alte im Felde einen wirklichen Namen hatte. Aber wenn der ihn bei diesem wirklichen Namen einmal unversehens hätte nennen wollen, so wäre es dem Hirten plötzlich hart angekommen, wie ein schlechter Spaß. Und man kann annehmen, dass dann auch sein Hund und seine Schafe, wenn sie es gehört, nicht mehr gewusst hätten, wo und wie. Wenigstens so ungefähr schien es dem alten Träumer in der kurzen, verschossenen Düffeljacke, den sackleinwandenden Hosen unter den breiten Schürzenzipfeln und seinen derben, harten Stiefeln, die er sich manchmal am Stabe über die Schulter hing. Denn Schäfer nannten sie ihn nicht bloß. Schäfer war er wirklich und wollte nichts anders sein. Noch die ganze Lebenszeit. Seine Schafe, das war sein Stolz und sein Tun. Mit seinem Hunde hielt er Zwiesprach, wenn der Mäuse im Kleestoppel suchte oder die Nase in der Luft den Krähen zusah oder gar einen Hasen wie zum Spaß einige Sprünge verfolgte. Da blies der Alte den Rauch aus, spie von sich und sah dann auch den Krähen nach und begriff nicht, dass sie flogen, weil er angewurzelt stand, wie ein Baum. Oder er stand lange am Wasser und blies Rauch in die kühlen Schatten alter Eichen, dort, wo im Buschwerk verborgen der große Schafteich in unheimlichem, kaum bewegten Dunkel schlief und nur ein paar Enten mit schwerem Fluge aufflatterten und ein paar Fische sprangen und platschten, dass es ein Ringelspiel in die Glanzfläche gab und ein leises Zittern und Flimmern. Da sah der Alte die Fische ziehen im klaren Ufergrunde und begriff nicht, dass sie schwammen, weil er stille stand und sich nur müde bewegte, so schwer wie die ganze weite Herde langsam und kaum fühlbar hinrückt, dem frischen Klee und Grase nach. Und Schäfer sein war nicht nur, dass er da die Schafe trieb und ein jedes kleine und große auch genau kannte und liebte. Sein einstiger Name hätte ihn gemahnt, als ob er Sinn und Seele verloren und ziellos sein müsste, wie es einmal früher gewesen. Denn nun stand er in dem weiten, einsamen Hummel- und Bienendurchsummten Sommerlande in Amt und Würde und war eingereiht in die große Welt. Und während seine Schafe grasten und dann und wann sich Freude und Leid klagten, wenn eins ein feines Kraut fand, das es mit den Seinen teilen wollte und ein grobes dazu kam und wie achtlos es den Entzückten vor den Nasen wegfraß und es dann klang wie Anklage und Vorwurf, dann grasten seine Augen am Himmel das Licht und seine Ohren sogen den Frieden des einsamen Landes und sein Mund atmete die Dünste der Würzkräuter, die die Schafmünder genagt und die kleinen Klauen im Treten zerrieben hatten, so dass es immer nach den süßesten Blumen roch. Seine Seele hatte dann ein weites Leben um sich in dem hegerigen, warmen Sommerlande. An was denkt ihr eigentlich so den ganzen Tag, wenn ihr immer hier allein steht? Hatte ihn einmal der Herr des Schlosses fast im Scherz gefragt, wie der flüchtig mit den Augen wie der Schäfer in die Ebene blickte, während der Fuchs Schaum unterm Sattel hatte und Schaum am Gebiss, und sich eifrig die Fliegen schlug, ehe es dann fortging, dem Schlosse zu, das auf dem Hügel ragte. An was sollte ich denken, Herr, hatte da der alte, wetterbraune Hirte zurückgegeben. Die Kinder sind für sich, mein Weib ist tot. Wenn einer allein ist, gibt es nichts zu denken. Und er hatte ganz und gar wahr gesprochen. Denken ist Sorgen. Nun er niemand hatte, der ihn mehr Vater nannte oder auch Gustl, denn sein Weib war ein freundliches Weib gewesen und seiner Weisheit und Sanftheit wert, da dachte er nicht mehr. Aber sein Leben anschauen, das tat er. Anschauen, wie im Bilde. Wie ein ferner Zug kam es, und er kannte in seiner Stille die süßen Gänge der Jugend. Er sah sich und genoss seines Übermutes Jahre, dass er vor sich hinlachen musste, dass sein Hund und seine Schafe ihn anstaunten, weil das quarrende Lachen in die unaufhörlich tirillierenden Lerchenlaute sich gemischt hatte. Er sah sein Leben oft heranschweben. Er sah sich am Kinderwagen im Kartoffelacker stehen und genoss die Bruderliebe wie einen Klang in Weiten, weil er da drinnen im Wagen, von einer Biene geplagt, sein jüngstes Brüderchen in Betten vor sich gesehen. So nah und doch fern war ihm jene Welt. Und es hatte kein großes Tun gegeben, all die langen Lebensjahre, als immer nur in der ärmlichen Stube und im weiten Gesindesaal oder im Erntefelde. Aber viele Wunder der Erfüllung gingen dann doch in ihm auf bei den stillen Gesichten, die heranschwebten und vorüber. Schäfer war er. Und er hätte sie nicht hineinstellen können in enge Räume, die Visionen im Sommerlicht. Er hätte sie nicht greifen können, mit Laufen, weil sie nur aufkamen, wenn er nicht wusste, dass er einen Leib mit ungepflegter Armut und eine Hautfarbe braun wie Herbstblätter und einen dicken weißen Schnurrbart und graues Wollhaar unterm Hute hatte. Er hätte das stumme Leben des Sich-Vergessens, wo wie ein Zug der Erlesenen ohne Wunsch und Begehren in ihm auf- und vorüberzog, nicht leben können, wenn nicht die Leute ihn Schäfer genannt und der Schlossherr selbst seinen alten Namen fast vergessen hätte. Spät erst. Im Sonnenscheiden trieb er seine Schafe heim. Der dunkle Zottelhund schoss hierhin und dorthin. Der Landweg, in den sie einbogen, stäubte rosig. Die Wiesen leuchteten fast von innen, wie blendend. Das Gesicht des Schäfers war sanft und glühte. Die Mutterschafe schnappten im hastigen Triebe noch einzelne Kleeköpfchen im Weitergehen. Der Hund schlug an, wie zur Freude. Er merkte, dass der Abend kam und das stille Genügen. Er lief zum Alten, sie sahen sich an und verstanden einander und dann in die Herde. Er schlug an, wie lachend, als wenn er den Schafen noch einmal sagen müsste, dass der Abend kommt. Der Sonnenball sank verglimmend in den Dunst der Erde. Erntewagen zogen ferner den Gehöften zu. Die Abendglocken begannen zu bimmeln. Die Lämmer drängten sich, weil der zottige Köter immer noch einmal sich nicht lassen konnte, zu bellen, dass der Abend kommt. Sie drängten sich unter die Mutterschafe, und voran dem eilfertig trappelnden Heere im Staube schritt der Schäfer. Und schritten die Böcke in voller Würde, ohne einen Ton. Und wenn es dann Winter war, Felder und Teich vereist waren und die Ställe dampften beim Türen auftun und die langen Abende das Gesinde beim kleinen Lichtspann um den Tisch saß, da wusste der Schäfer manche Weisheit aus dem verwichenen Sommerlicht und den weiten hegerigen Lüften in das enge, ärmliche Dunkel zu malen. Und die Knechte und Mägde staunten auf den alten, ernsten Schnauzbart. Ende von Abschnitt 12.